Coco Rosie, das sind die Schwestern Bianca und Sierra Cassady. Und selbst in der schillernden Welt des Pop sind die beiden Amerikanerinnen Fabelwesen. Seit 4 Jahren verzaubern sie eine wachsende Fangemeinde. Kritiker überbieten sich gegenseitig in immer abenteuerlicheren Beschreibungen des Coco Rosie Sounds. Auf dem neuen Album vertonen die Schwestern die Abenteuer von Geisterpferd und Totgeborenem, The Adventures of Ghost Horse and Stillborn, so der Titel des Albums. Es wurde auf einem Bauernhof in Südfrankreich und in einem Studio in Island aufgenommen. Exotische Schauplätze für ein exotisches Geschwisterpaar. Klaus Walter über eine märchenhafte Band. Hallo. Es war einmal ein wunderschönes Hippie-Mädchen, stolz und hungrig auf das Leben. Eines Tages, es geschah in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, traf das Hippie-Mädchen einen Wanderprediger. Sie verliebte sich in den geheimnisvollen Fremden und bald empfing sie seine Leibesfrucht. Im Staate Iowa kam Sierra zur Welt. Ihre Mutter nannte sie Coco. Das Hippie-Mädchen zog weiter nach Hawaii und gebar ein neues Kind der Liebe, Bianca, genannt Rosie. Doch schon bald begann die Liebe zu welken, das Mädchen und der Prediger gingen getrennte Wege. Sierra und Bianca blieben bei der Mutter, doch als Sierra 14 Jahre alt war, wurde sie von ihr fortgejagt. Sie wusste nicht mehr ein noch aus und landete schließlich in Paris. Opernsängerin wollte sie werden und so ging sie zum Konservatorium. 10 Jahre sollte es dauern, bis die Schwestern sich wieder sahen. Eines Tages stand Bianca in Paris vor Sierras Tür. Auf der Stelle schlossen sie sich im Badezimmer ein. Kein Boudoir hatte einen schöneren Klang. Und dort erschufen Sierra und Bianca eine Musik so zauberhaft und himmlisch, wie sie noch nie gehört ward auf Erden. Im Badezimmer entstand 2003 das erste Album von Coco Rosie. Seitdem wird die Mär von den schrulligen Schwestern weitererzählt und sie wird von Mal zu Mal märchenhafter. Skepsis ist also angebracht, man soll ja nicht jedes Märchen glauben. Aber das mit der Skepsis ist gar nicht so einfach. Dummerweise entpuppen sich Coco Rosie-Platten tatsächlich als ziemlich zauberhaft. Eine irrwitzige Kreuzung aus Oper, Hip-Hop und Kinderzimmer. Gibt's denn sowas wie eine Methode, eine neue Platte aufzunehmen? Sierra, die Ältere, die Opernsängerin, antwortet. Every record has been very different, and then really every song. With this latest album. Es gibt keinen üblichen Weg, jede Platte war anders. Bei dieser Platte haben wir nachts und im Freien angefangen. Wir waren auf einer Farm in Südfrankreich, wir wollten an einem natürlichen Ort anfangen und dort spezielle Sounds sammeln. Also haben wir Field Recordings gemacht. Die Geschichten fangen an kleinen Orten. Wir hatten Sounds von Insekten und von Gras und dann passierten andere kleine und auch nicht so kleine Dinge auf dieser komischen Farm. Some of our recordings are just of insects. The sound of grass and other small and not so small things happening at night on the farm. Insekten und Gras und die Schwestern mittendrin. Später erzählen sie noch von einer alten Eule, die in der Nacht kleine Kätzchen jagt. Soll ich das glauben oder sind das Geschichten aus Coco Phantasialand? Now that I'm alone, I feel the lonely brokenness of all the wicked avenues I've ever sold my love on all these moments of meekness. Animals, schon wieder geht es um Tiere bei Coco Rosie. Dazu klingelt ein Fahrrad und es spielt eine Uhr. Coco Rosie auf der Bühne, da steht eine Harfe und ein Klavier in einem regelrechten Kinderzimmer. Wie ein 8-jähriges Mädchen hantiert Bianca mit Spielzeuginstrumenten, Tröten und Billigelektronik, während ihre Schwestern Opernarien schmettert. Kindheit spielt eine große Rolle bei Coco Rosie. Als Impression, als Sound, als Atmosphäre. Und sie verkleiden sich gern. Sierra trägt eine aufgemalte Träne unter dem rechten Auge. Bianca klebt sich einen Schnauzbart unter die Nase. Was ist das für ein Verhältnis? Was verbindet die unzertrennlichen Fabelschwestern? Eine Symbiose oder gar Inzest? Die Musik gibt darauf keine Antworten. Also muss man selbst fragen. Sorry, dass ich das frage. Es ist sehr intim, aber mir kommt es so vor. Entweder ihr hattet eine extrem glückliche Kindheit und wollt die auf ewig verlängern, oder ihr hattet eine extrem unglückliche Kindheit und wollt die künstlerisch bearbeiten. It's not a bad question, But I think we feel so differently than most journalists might imagine. It's hard to begin. Keine schlechte Frage, meint Sierra, aber wir fühlen uns so anders, als die meisten Journalisten sich vorstellen können. Das glaube ich ihr aufs Wort. Ein Moment der Verlegenheit, dann übernimmt Bianca. We don't feel a separation between our childhood and, you know, the stage in adulthood that we are in. Wir empfinden keine Grenze zwischen unserer Kindheit und dem Stadium des Erwachsenwerdens, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Es ist ein fließender Prozess. Andererseits sind wir konfrontiert mit vielen Erfahrungen aus der Vergangenheit. Manchmal möchte man diese Dinge vergessen oder verdrängen oder unterdrücken, aber für uns gibt es diese Trennung zwischen Kindheit und Erwachsensein einfach nicht. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann bleiben sie ein Rätsel. Sidewalk, like an empty restaurant filled with perfume and balloons. I sit and entertain the bizarre guest of my soul. His name still lingers, maybe it lactates on my tongue. Perhaps I'm just cheating for a foreign fallen destiny. Miserable, but Musik von und mit Coco Rosie. Und wen die Musik am Schluss so ein ganz kleines bisschen an Björk erinnert, so weit hergeholt ist das nicht. Produzieren ließen sich die beiden Amerikanerinnen ihr neues Album, nämlich von Valgeir Sigurdsson. Und der saß eben auch schon für Björk an den Reglern. Das neue Album von Coco Rosie heißt The Adventures of Ghost Horse and Stillborn. Damit schafften sie übrigens zum ersten Mal den Sprung in die deutschen Verkaufscharts. Erschienen ist die CD bei Touch & Go, zu beziehen über Soul Food Music. Vorgestellt hat sie uns Klaus Walter.